Há uma fonte sonora e a fonte sonora são os oscilores. Oscilores porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Sejam muito bem-vindos ao Oscillator. O programa de hoje irá ser em formato mixtape. Iremos dar descanso à voz e destaque à música. Vamos ouvir alguns raros da eletrónica dos anos 70 e 80. Sejam muito bem-vindos. Introducing the world's most advanced rhythm machine, the Roland TR-808. A revolutionary computer-controlled rhythm machine offering more percussive variations and effects than virtually any other machine on the market. Rhythm pattern visualization, built-in memory, realistic sounds, synchronous performance. Roland, we design the future.

Estão a ouvir o Oscillator em formato mixtape. Continuem ligados em 107.9 ou em RUC.fm. Thank you. programmiert. Kontrolle, Kontrolle, dir geht es gut, du bist erleichtert und trotzdem voll gespeichert. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle unter Kontrolle. Daten hast du keine Wahlkontrolle, Kontrolle. Dein Blut ist wieder neu, dein Lebensweg gesteuert. Kontrolle, Kontrolle. Deine Weichen sind gestellt, das ist der Plan für Israel. Kontrolle, Kontrolle. Unter Kontrolle, unter Kontrolle, unter Kontrolle. Daten sind erfasst. Kontrolle, Kontrolle. Du bist nicht orientiert und doch schon programmiert. Kontrolle, Kontrolle. Wie geht es dir? Du bist erleichtert und trotzdem voll gespeichert. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Unter Kontrolle, unter Kontrolle. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Dein Blut ist erneuert, dein Lebensweg gesteuert. Kontrolle, Kontrolle. Deine Weichen sind gestellt, das ist der Plan für diese Welt. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle, letzte Loch, Hunger ist der beste Koch, nicht auf Consignor erpicht, Armut schändet nicht. Hut ab vor jedem Sprichwort, Hut ab vor eitlem Selbstmord, Hut ab vor Autoritäten, Hut ab vor Aufgeblähten, Hut ab vor Konvention, Hut ab vor der Nation, Hut ab vor Spezialisten, Hut ab vor Konformisten. Macht lange Beruf. Und reden stets vom Essen, sind auf Kultur versessen. Um Geld ist wilde Tour, um ein paar scharfe Schuhe. Das kommt vom Materialismus, vom Mangel an Idealismus. Dass man ins Kino rennt und nur noch Bogey kennt. Nur Mut, nicht nur Durchschnittlichkeit. Nur Mut, nicht nur der Ordnung zeigt. Nur Mut, die Zeiger täuschen. Nur Mut, nicht Hoffnung heucheln. Nur Mut. Nur Mut, trinkt Traubensamen. Nur Mut, und Sinn für Paradoxie. Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? In der Not schmeckt Wurst auch ohne Brot. Herrlichen Zeiten entgegen, fleißig Hände regen. Nicht stets nach Hilfe schreien, erst durch den Geist gedeihen. Geh schnell ins letzte Loch, Hunger ist der beste Koch. Ich hab ganz in mir erpicht, Armut schändet nicht. Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Nur Mut, wie wär's mit Fantasie? Fantasie, nur Multivers mit Fantasie, nur Multivers mit Fantasie. Sequential Circuits Prophet 5 is a polyphonic synthesizer with 5 voices. You can easily play with 120 programs, you can create real sounds and electronic effects. This synthesizer was used in a lot of music studio all over the world. Many professional bands used it just for the pleasure of music. From Vangelis, to Susan Chiani, to Tangerine Dream, when you speak about synthesizers, we can enter in a fantastic world of creation and music. The Prophet 5 from Sequential Circuits. The best synthesizers. Oscillator em formato mixtape. Ouçam este e os episódios anteriores no Mixcloud ou no iTunes em formato podcast. The new Galaxy Synthesizer is a polyphonic 16 voices electronic music instrument. You can program all you want, all you need with the new synthesizer technology based on mathematical algorithms. Galaxy Synthesizer is the solution for studios and home computing. The Galaxy Synthesizer is for you now. Alte Welle, neue Welle, mach ne Mark jetzt auf die Schnelle. Gitarre raus, Computer rein, so muss neue Welle sein und es geht ab. Und die Texte kurz und knapp, damit man was zu lachen hat. Probleme raus und Frohsinn rein, so muss neue Welle sein und es geht ab. Hurra, die Schule brennt, Skandal, Skandal, die Rosi flennt, sie liebt sich nicht, aha, aha, jetzt gibt sie Gas, denn sie will Spaß und es geht ab. Und es geht ab. Es geht voran mit Maus und Mann und Rädern unten dran. Auf Eisbär, Eiszeit, ideal, es lohnt für uns in jedem Fall die neue Welle, jedes Mal. Tanz nicht den Mussolini, folg nicht dem goldenen Reiter, tanz den goldenen Knochen, tanz den faulen Rochen, das wäre bom, bom, bombastisch und fun. Fun, fun, fantastisch. Neue Welle, mach ne Mark jetzt auf die Schnelle. Hast du den Hit erst programmiert? Läuft's wie von selbst, läuft's wie geschmiert. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Und schon geht's ab. Fahr nicht nach New York und in die Türkei. estão a ouvir o Oscillator em formato mixtape. Continuem ligados em 107.9 ou em ruc.fm. Position far from darkness. You can't. せは体の一部になった。音作りご機嫌のポリフォニックシンセサイザーコルグポリ800、多彩な機能を満載して超コストパフォーマンスを実現。8ボイスエディット機能付きの64メモリーにポリシーケンサーテープインターフェースがプラス、しかもミディ端子付き。ライブ演奏がますます面白くなるぞ。コルグポリ800。 now the unfair part. It's 8-note polyphonic with a recording memory and a dozen presets. Casio keyboards, they're the ones to beat. I don't like your job, I don't like your games. I don't wanna be just a slave machine. I don't like your house, I don't want your car. I don't wanna be what you really are. You live like a dog, love like a worm. I barely know my wife till the day you die. For the sake of money, you can pay all the time. And you dream of bad girls, but nothing satisfies you, guy. So hey, shout, set your life on fire! O Oscillator em formato mixtape. Ouçam este e os episódios anteriores no Mixcloud ou no iTunes em formato podcast. Christmas, give them something worth having. The gift of music from Casio.